Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, wohnte einem Basketball-Freundschaftsspiel der Männer zwischen der Mannschaft Sobek-Su der Demokratischen Volksrepublik Korea und der olympischen Mannschaft Chinas bei. Choi Ryong-hae, die Funktionäre der Partei und des Sportwesens, die Sportler und Studenten in der Stadt Pyongyang und die Hauptstädter sahen sich das Spiel an. Im Spiel gewann die Mannschaft Sobek-Su, das chinesische Team, mit 82-73. Zuvor besiegte die Mannschaft Sobek-Su der TVRK in zweimaligen Freundschaftsspielen die olympische Mannschaft Chinas jeweils mit 81-70 und 65-56. Kim Jong-un äußerte seine große Zufriedenheit damit, dass die Sportler Koreas und Chinas mit dem Freundschaftsgefühl ein wunderschönes Spiel mit hervorragenden Techniken gezeigt hatten.